Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday we learned that it is so important that we see Jesus as this life giver. Gestern haben wir gelernt, wie wichtig es ist, Jesus als den Lebensspender zu sehen. Now the Apostle John continues to say, we testify to this truth. Nun fährt der Apostel Johannes fort. Wir bezeugen diese Wahrheit. The eternal life giver lived face to face with the Father and has now dawned upon us. Der ewige Lebensspender lebte von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater und ist uns nun erschienen. Do you know the word Zoe actually means more than the life of the same quality of Jesus? Wusstest du, dass das Wort Zoe eigentlich mehr als Leben der gleichen Qualität wie Jesus bedeutet? This is one of the meaning, but it actually has another meaning. Das ist eine der Bedeutungen, aber es hat noch eine andere. Another one of the meanings is that it is eternal life that starts now and will continue throughout all eternity. Eine weitere Bedeutung ist ewiges Leben, das jetzt beginnt und bis in alle Ewigkeit andauern wird. I really like the idea that eternal life doesn't start after we die. Mir gefällt die Vorstellung, dass das ewige Leben nicht erst nach unserem Tod beginnt. It already starts now. Es hat bereits jetzt begonnen. This also for me has the implication that I am supposed to experience heaven today. Für mich beinhaltet das auch, dass ich den Himmel schon heute erleben soll. We need to reject the idea that eternal life starts after death. Wir müssen die Vorstellung ablehnen, dass das ewige Leben erst nach dem Tod beginnt. Eternal life has started the very instant you accepted Jesus as your Savior and your Lord. Das ewige Leben hat in dem Augenblick begonnen, in dem du Jesus als deinen Retter und Herrn angenommen hast. So John now calls Jesus the eternal life giver. Deshalb nennt Johannes Jesus den ewigen Lebensspender. Let me ask you a question. Don't you think if Jesus is the one who gave you that life, that you can't just lose it? Ich möchte dir eine Frage stellen. Wenn Jesus derjenige ist, der dir dieses Leben gegeben hat, denkst du dann wirklich, dass du es einfach verlieren kannst? Because it doesn't depend on you, it depends on him. Denn es hängt nicht von dir ab, es hängt von ihm ab. The only thing you do is believe that he gave you this eternal life. Das Einzige, was du tun musst, ist zu glauben, dass er dir dieses ewige Leben gegeben hat. And throughout the Bible we see the importance of our incredibly secure eternal salvation. In der gesamten Bibel sehen wir deutlich, wie wichtig unsere sichere ewige Errettung ist. When I was a child and I grew up, I never had quite the assurance, will I make it to heaven if I mess up? Als Kind hatte ich nie die Gewissheit, dass ich es in den Himmel schaffen würde, wenn ich etwas falsch machte. Because I had the wrong religious belief that sounded something like this. Weil ich den falschen religiösen Glauben hatte, klang das in etwa so. Jesus is the eternal life giver, but he's also the eternal life taker when I sin. Jesus ist der Geber des ewigen Lebens, aber er nimmt es mir auch wieder, wenn ich sündige. Well, he's not the life taker, he's the life giver. Aber er nimmt das Leben nicht, er gibt es. He has given me abundant eternal life that has started already. Er hat mir ein Leben in Fülle gegeben, das bereits begonnen hat. And we have to live in this deep assurance that eternally everything is fine. Wir müssen mit dieser tiefen Gewissheit leben, dass alles für immer gut ist. There are so many Christians I meet that they believe they're safe, but then they really mess up, they're not so sure anymore. So viele Christen, denen ich begegne, glauben, dass sie gerettet sind, aber wenn sie wirklich Mist bauen, sind sie sich dessen nicht mehr so sicher. As long as we continue in faith in the eternal life giver, our salvation is eternally secure. Solange wir den Glauben an den ewigen Lebensspender bewahren, ist unsere Erlösung auf ewig gesichert. And then John says he lived face to face with the Father and has now dawned upon us. Dann sagt Johannes, er lebte von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater und ist uns nun erschienen. Just the truth that the Apostle John says here that he lived face to face with the Father. Allein die Aussage, dass er von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater lebte, there is a lot of truth in that. Enthält viel Wahrheit. Sometimes we think that the only thing that it cost Jesus to give us salvation was that he had to die for us on the cross. Manchmal denken wir, dass das Einzige, was unsere Erlösung Jesus gekostet hat, darin bestand, dass er für uns am Kreuz sterben musste. But that's actually not the truth. That's only a part of the truth. Aber das ist eigentlich nicht die ganze Wahrheit. Es ist nur ein Teil der Wahrheit. There is another truth that is very important, that Jesus had to actually leave heaven and limit himself to a human body. Eine weitere sehr wichtige Wahrheit ist, dass Jesus den Himmel verlassen und sich auf einen menschlichen Leib beschränken musste. When Jesus walked the earth, he did not live face to face with the Father. Als Jesus auf der Erde wandelte, lebte er nicht von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater. He had to live by faith in the Father. Er musste im Glauben an den Vater leben. He was a human and he walked the earth as a human and he left the Father with whom we had lived face to face for all eternity. Er war ein Mensch und wandelte auf der Erde als Mensch, weil er den Vater verlassen hatte, mit dem er in alle Ewigkeit von Angesicht zu Angesicht gelebt hatte. Why is this truth very important to us today? Warum ist diese Wahrheit für uns heute so wichtig? Because if Jesus would have lived on earth as a divine being face to face with the Father, he wouldn't be a great model to us, would he? Wenn Jesus als göttliches Wesen von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater auf der Erde gelebt hätte, wäre er kein großartiges Vorbild für uns gewesen, oder? I do not believe that Jesus was God when he walked the earth. Ich glaube nicht, dass Jesus Gott war, als er auf der Erde wandelte. Philippians 2 is telling us that he left his divinity in heaven. In Philipper 2 steht, dass er seine Göttlichkeit im Himmel zurückließ. It's easy for God to say, love your enemies. Für Gott ist es leicht zu sagen, liebet eure Feinde. But then Jesus who lived face to face with the Father left all of that in heaven and now he had to live by faith just like you and I. Aber Jesus, der von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater gelebt hatte, ließ all das im Himmel zurück und musste wie du und ich im Glauben leben. You imagine if you die and go to heaven and you live in heaven now for 30 years. Stell dir vor, du stirbst und kommst in den Himmel und lebst dort 30 Jahre lang. And after 30 years you have to go back to earth and live again as a human being in a human body. Und nach 30 Jahren musst du wieder auf die Erde zurückkehren und erneut als Mensch in einem menschlichen Körper leben. This would be really difficult. Das wäre wirklich schwierig. And John is telling us that Jesus who lived face to face with the Father, he was revealed to us here on this earth. Johannes sagt uns, dass Jesus, der von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater gelebt hatte, uns hier auf Erden offenbart wurde. I think sometimes we don't even understand how much it cost Jesus to leave heaven and walk the earth for 33 and a half years. Ich denke, wir verstehen manchmal nicht einmal, wie viel es Jesus gekostet hat, den Himmel zu verlassen und 33,5 Jahre lang auf der Erde zu wandeln. Because he knew what it was like to live with the Father permanently face to face. Denn er wusste, wie es war, permanent von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater zu leben. You remember in John chapter 13 and 14 when the Bible says that Jesus knew where he came from and where he was going? Erinnerst du dich an Johannes Kapitel 13 und 14, wo die Bibel sagt, dass Jesus wusste, woher er kam und wohin er ging? And in 14 he says, I'm going back to the Father now. In Johannes 14 sagt er, ich gehe jetzt zurück zum Vater. What sometimes we don't quite understand, he said that 33 and a half years after he had left the Father. Manchmal verstehen wir nicht ganz, dass er dies 33,5 Jahre nach seinem Abschied vom Vater sagte. That's a very long time. Das war eine sehr lange Zeit. He did that for you and for me so that we now can have this incredible eternal life. Er tat dies für dich und für mich, damit wir jetzt dieses großartige ewige Leben haben können. Tomorrow I will finish with this verse and then we go to verse 3. Morgen schließe ich diesen Vers ab und dann gehen wir zu Vers 3.